Helmut Zilk, 67 Jahre alt und Ex-Bürgermeister von Wien, konnte sich im Anblick des britischen Starmodells Naomi Campbell nicht recht erfreuen. Das langbeinige Mannequin, das als Stargast zur prunkvollen Eröffnung von Europas größtem Casino in Baden bei Wien für angeblich rund 200.000 Mark eingeflogen worden war, habe bei ihm einen bleibenden Eindruck des Schreckens hinterlassen, grandelte Festbesucher Zilk. Die Dame ist eine Plastikperson, sie kann auch nicht mehr normal gehen. Früher konnten die Damen wenigstens noch mit dem Po wackeln, mäkelte der Altbürgermeister. Und weiter, wenn das die Zukunft ist, dann habe ich Sorge um meine Enkel. Sie hören den Soundcheck hier im Deutschlandfunk. Der Titel der heutigen Sendung ist etwa Rock-Alternativen oder Alternativen dessen, was im Augenblick an Rockmusik, was wir als Rockmusik bezeichnen, auf dem Markt ist. Am Mikrofon ist Gunn Benzner. Guten Abend. Band aus Norwegen, aus Oslo kommt sie. Der Großteil der Musik kommt zwar heute Abend auch aus den USA, aber diese Band kommt eben aus Oslo, aus Norwegen. Dort sind sie Stars, sofern man halt in einem Land, was relativ wenige Einwohner hat, von Stardom reden kann. Die Band heißt The September When und das Album, Ende letzten Jahres erschienen, heißt Hagamaga. Sie haben, und dafür gibt es in Norwegen Platin, 100.000 CDs verkauft. In dem Rest Europa sind es nicht ganz so viele, in England sicherlich ein paar mehr als in der Bundesrepublik, aber hier kennt sie so gut wie niemand. The September When und dieses Album, das heißt Hagamaga, und der Song, der hieß Sometimes Serious. Vier junge Leute mit einem recht guten, wenn nicht gar fantastischen Sänger, der auf der Bühne ein wenig an den frühen Hermann Brod erinnert. In den 80ern gab es zwei Bands, die damals schon so etwas wie alternative Rockmusik gemacht haben. Eine Band hieß Dream Syndicate, Steve Wynn war ja Leiter von ihnen, und die andere Band hieß The Long Riders und deren Anführer war Stephen McCarthy, Gitarrist und Sänger. Man hat lange von beiden nichts gehört und letztes Jahr erschien ein erstes Album unter anderem Namen und in diesem Jahr vor einigen Wochen erschien ein zweites Album einer Band, die die beiden nun zusammen haben. Die Band heißt Gutter Boy und ein schönes Cover hat die CD. Da ist vorne drauf auf der CD, die Wheeze heißt, ein kleiner Hund, der sitzt oder steht auf einem Bahngleis. Wenn man dieses Cover zum ersten Mal sieht, hat man den Eindruck, möglicherweise möchte der Hund sich umbringen, weil er guckt ein wenig traurig und ein wenig schwermütig, aber es bleibt zu hoffen, dass er es dann doch nicht getan hat und dass ihn irgendjemand, bevor der nächste Zug kam, von den Gleisen genommen hat. Gutterball also, und von Gutterball das Stück Is There Something I Should Know mit einem großen Fragezeichen dahinter. Yeah. Do better, tried to let go, but it wouldn't let up. 'Cause everywhere I went, there's a reminder on every corner, in every town. 'Cause when it rains, oh, the angels sing out on the street. Junk is still king. Well, it's hurting inside with a constant flu. Try to let go, but it wouldn't let up. And everywhere I went, I made new friends on every corner, in every town. 'Cause when it rains, oh, the angels sing. People may die, but it don't mean a thing. It's out on the street. Aggravation, tired of the weight, tired of my friends but they wouldn't let us. Well, there should be a cross as a constant reminder on every corner, in every town. 'Cause when it rains, oh, the angels sing out on the street. John is still king. People may die, but it don't mean a thing. It's out on the street. John is still king. Gary Heffern, H, mit einem H am Anfang, Heffern. Und der Song, der hieß When I Die, Out in the Streets, Junk is Still the King. Ein Song von einem Sampler, der bei einem kleinen Label erschienen ist, das in Beverungen sitzt. Und Beverungen ist für mich nicht alles täuscht in Ostwestfalen. Der Sampler heißt Silos and Utility Sheets und auf diesem Sampler sind unter anderem dabei Richard Buckner, Gary Floyd, Peter Case, Butch Hancock, die Cosmic Twins, Chris und Carla, Terry Lee Hale, Kim Salmon, The Hitching Post, David Mannion, The Minus Five und so weiter und so fort. Ein Sampler, der das Programm dieses kleinen Labels beschreibt. Glitterhouse heißt das Label. Und dieses Programm, was bei diesem Label vertrieben wird, ist ein recht schönes Programm. Es sind entweder Singer-Songwriter oder eben Bands, bei denen die Gitarre in dem Vordergrund steht. Hoboken, das ist ein kleiner Ort in New Jersey. Und Hoboken kannte man spätestens seit dann, als Frank Sinatra populär und bekannt wurde. Denn Frank Sinatra kam aus Hoboken. Hoboken ist westlich des Hudson Rivers und wenn man aus dem Fenster schaut, wenn man über den Hudson blickt, blickt man auf die Skyline von Manhattan. Auch die nächste Band kommt aus Hoboken, sie heißt Meadow Rose, zumindest ist die CD dort in Hoboken produziert. Die CD von Meadow Rose, die zweite CD heißt Panic On und von dieser CD das erste Stück von Meadow Rose, das heißt Sleep Forever. Yeah. Forever Meadow Rose. Betty Savair kommen aus Holland, 1986 betraten Mitglieder, jetzige Mitglieder dieser Band zum ersten Mal eine Bühne und dann ging man auseinander und 1991 kam man wieder zusammen. Das Album, was jetzt erschienen ist, das heißt Lamprey und Lamprey heißt Lamprete bzw. Neunauge. Ein Neunauge ist ein eiförmiges, kieferloses Wirbeltier mit siebenpaarigen Kiemenspalten und so weiter und so fort. Früher aß man es und heute wird es nicht mehr gegessen. Das Album Lamprey ist in den USA produziert und es klingt sehr US-amerikanisch, sofern Musik US-amerikanisch klingen kann, beziehungsweise sofern Musik holländisch klingen kann. Von Betty Savair, Something So Wild. She had three more lovers, but they all got cold feet. And I know that there were others, but she's so discreet. Yet a wave of his hands enough to get her back again. She made it through high school, cause he's got a degree. And I know in different ways, she's a lot smarter than me. Get her back again. I despise every word that he speaks, cause he tries to make her feel weak. And he'll pull her down in public, and he treats her like a child. But he'll never make a lapdog out of something so wild. Yet a wave of his hand's enough to get her back. Make it on her own. She's afraid to be a spinster, afraid to be alone. Yet a wave of his hands enough to get her back again. favorite song. Die Cosmic Twins und Untitled Number 2, auch das ein Song von dem Sampler, den ich eben schon erwähnt habe, Silos and Utility Sheets. Die Cosmic Twins, Untitled Number 2. Punk soll ein Revival gehabt haben, stand in diversen Gazetten und die Taz vermeldete heute, voll stolz, dass es Grunge nie gegeben habe. Grunge sei eine Erfindung gewesen und eigentlich seien das nur irgendwelche Bands gewesen, die eben ein bisschen härter gewesen sein und die das gemacht haben, was irgendwann mal englische Rockbands oder Rock'n'Roll-Bands gemacht haben. Doch zurück zum Punk. Es gibt tatsächlich ein paar Punk-Bands und etwas Punk-ähnliches. Das hören wir jetzt. Die Band heißt Superchunk und ihr Song heißt Shallow End. They have their dreams, watch them slipping away. And here they come still, holding on to those memories and will not rest. Can you believe what I'm hearing from you now? All the troubles of the world on the transistor radio. From crisis to crisis, you and your truth to set you free. My mind goes walking, always looking for the background. And here is me lying on the ground, and there you are kicking. And in the meantime, before failing, under western sky, and there you are, with your coffee and coke, your Levi's and soap, your automobile, your rock and your roll and your cigarettes. You have been seen killing in a country where you should not have. Have You Been Seen? Das war der Titel. Und Paul Quinn and the Independent Group ist der Name der Band. Will I Ever Be Inside of You ist der Titel der CD. Paul Quinn, das hat man wohl gehört, ist Engländer. Und diese Independent Group, die ihn da begleitet, sind allesamt Schotten. ehemalige Bandmitglieder von Orange Juice, As the Camera, Lloyd Cole, Del Amitri und so weiter und so fort. Paul Quinn and the Independent Group. Von Bob Dylan, und damit wären wir heute Abend zum ersten Mal bei Bob Dylan, gibt es einen Song, der heißt Sad-Eyed Lady from the Lowlands. Erschien 1965 auf der Doppel-LP Blonde on Blonde. Und der Text, um den es geht, der lautet: With your Spanish manners and your mother's drugs and your cowboy mouth and curfew clocks, who among them could resist you? Cowboy Mouth, dieses Wort taucht da auf, und einige Jahre später, 1971, tauften Patti Smith und Sam Shepard ihr gemeinsames Theaterstück eben auch Cowboy Mouth, und jetzt gibt es eine Band, auch aus England, und die heißt nun eben auch Cowboy Mouth. Tatsächlich an, wie soll man sagen, an Erinnerung an Bob Dylan, obwohl sie andere Musik machen. Sie machen weder die Musik, die Dylan damals gemacht hat, Blonde on Blonde war ja doch ein wenig Country, noch machen sie die Musik, die Bob Dylan dann gemacht hat oder heute macht. Cowboy Mouth aus England, wie gesagt, und Life as a Dog heißt ihre CD, und von dieser CD einen Titel, der ein wenig doppeldeutig zu verstehen ist, denn da kommt das Wort Candy dran vor. Candy ist eine Süßigkeit, aber Candy kann auch ein Mädchenname sein. Since I Tasted Candy, Cowboy Mouth. So sweet. Since I Tasted Candy, Cowboy Mouth. Das letzte Album von, oder die letzte CD von John Colvin, die ist Fat City, wurde mit Preisen überhäuft und damit natürlich auch sie, diese Sängerin, die eine Singer-Songwriterin ist, die Folk macht, die Country macht und die, ja, die ganz einfach schöne Lieder singt. Die letzte CD, also die neueste CD, die ist aus dem Jahre 94, also aus dem letzten Jahr, die heißt Cover Girl. Das sind 13 Songs, die andere geschrieben haben, die sie irgendwann mal gehört hat, also die Lieder, die sie irgendwann mal gehört hat, die ihr gefielen und die und sie dann entschieden hat, die möchte ich gerne singen, möchte ich gerne nachsingen, also Coverversion machen. Da singt sie Songs von Sting, von Willis Allen Ramsey, von Tom Waits, von Robbie Robertson, dem ehemaligen Gitarristen von The Band, der ein Indianer-Album im letzten Jahr gemacht hat und so weiter und so fort. Und da ist ein Song dabei, den hat ein Freund von ihr geschrieben, Greg Brown. Und dieser Song, der heißt One Cool Remove, One Cool Remove, Sean Colvin. writing on the wall. And there's a clock showing time on. Jay Owens. Jay Owens ist Sänger und Gitarrist und er macht, wie man gehört hat, Blues. Moving On heißt die CD und Who's in Control hieß der Song. Den CDs, die man von den Schallplattenfirmen bekommt, sind immer sogenannte Waschzettel beigefügt und in diesen Waschzetteln steht immer allerlei. Zum Beispiel bei Jay Owens folgendes: Der Blues lebt, denn er bekommt ständig frische Impulse, solange es Musiker wie den in Lake City, Florida geborenen Jay Owens gibt, der hier mit Moving On sein zweites Album auf dem Code Blue Label vorlegt und so weiter und so fort. Das Ärgerliche an diesen Waschzetteln ist, dass sie immer voller Klischees sind. Und wenn solch ein Waschzettel einem Bluesalbum beigelegt ist, dann wird es meist noch klischeehafter, denn über Blues lässt sich im Grunde genommen überhaupt nichts mehr sagen. Das ist ärgerlich in diesem Fall, weil diese CD von Jay Owens, Moving On, wirklich eine gute CD ist und weil sie nicht diesem elenden Blues-Schema entspricht, und das trifft auch auf den nächsten Song zu. Rev Brown ist auch Sänger und Gitarrist, er kommt aus England, schon ein bisschen älter. Bear in Change heißt seine CD, und dieses Stück, wo er eben dieses schon erwähnte Blues-Schema völlig gegen den Strich bürstet, dieses Stück heißt I Can Only Sing the Blues.